Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 53 des Gabelbissen Podcasts. Lange Zeit hatten wir Pause und jetzt gibt's ganz dicht wieder mal etwas Neues zum Thema Kräuter. Und aufgrund dessen darf ich wieder mal die Zwege ganz herzlich bei mir begrüßen. Servus. Hallo. Ja, die erste Frage gleich mal an dich ist, welches wunderschöne Kraut hast du denn heute mitgebracht? Heute habe ich uns den Estragon mitgebracht. Der Estragon, das klingt interessant. So kann ich gleich sagen, Estragon ist ein Kraut, das ich persönlich jahrelang nicht verwendet habe. Und erst, ja, ich verwende ihn erst so richtig seit 2 bis 3 Jahren. Und auf den Geschmack bin ich durch den Sven Menke vom Kulinarikast gekommen, weil der schwärmt immer wieder vor Estragon. Da haben wir gedacht, gib dem Kraut mal eine Chance, hab damit herumprobiert und ja, eigentlich der Geschmack, der gefällt mir ganz gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Sven, dass du mich auf dieses wunderbare Kraut aufmerksam gemacht hast. So, jetzt aber zurück zur Zwerge. Wie so oft, die erste Frage, die ich ja immer wieder gern bei Kräutern stelle, ist der Estragon jetzt endlich einmal ein einheimisches Kraut oder kommt er wieder von irgendwo her? Lieber Twisa, wie du schon gesagt hast, er kommt schon wieder von irgendwoher. Ich habe es mir fast gedacht. Nur dieses irgendwoher bezieht sich diesmal speziell aus dem Gebiet von Ägypten. Die haben das schon bei den alten Ägyptern mit ihren Göttern, es wurden schon die Götter mit Estragonölen und Estragonparfums verehrt und eingeschmiert. Also das hat mehr oder weniger was Religiöses dann? Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst, dass das aus Ägypten kommt, auf das hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht getippt. Ich hätte vielleicht mehr so ja, asiatischer Raum oder so mir gedacht, dass das kommt. Es wurde dann aus dem Nahen Osten zu uns transportiert und es war schon bei den Römern bekannt, nur die haben das nicht so wirklich verwendet, dieses Gewürz. Ach so, okay, ja gut, die Römer hatten ja, wie wir ja wissen, eigene wunderbare Kräuter. Und warum sollte man dann noch was anderes nehmen? Was vielleicht noch interessant zu erwähnen ist, dass Estragon in gewisser Weise mit Wermut verwandt ist. Mit Wermut? Ja. Okay, wenn man sich so einen Estragon-Strauch vorstellt, ein bisschen erinnere ich ja schon an den Wermut. Oder, um jetzt mal ein bisschen prahlen zu wollen, für richtig, die Artemisia absinthium. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Nein, du irrst dich nicht. Ja, und übrigens Wermut, eine der Hauptzutaten beim Absinth, das ist ein relativ starker Brandlikör, also ein relativ starkes Alkoholiker. Ich persönlich mag es recht gern und zeichnet sich auch durch einen ziemlich bitteren Geschmack aus und vor allem mit Anis wird das auch versetzt, also so eine Art Kräuterextrakt-Getränk. Du erwähnst gerade 2 interessante und wichtige Punkte. Echt? Welche denn? Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Dass wenn du einen Estragon, so eine junge Triebspitze knabberst, sie nicht nur bitter ist, sondern auch einen, dich an Anis erinnert. Also wenn ich den frisch runterpflück, würde ich mehr oder weniger auch ein bisschen Anis bei dem schmecken. Genau. Aha, das ist interessant. Ja, das Interessante ist aber auch, dass es eigentlich nicht nur eine Art von Estragon gibt. Ach so, da gibt es mehrere Arten. Ich habe mir immer gedacht, da gibt es nur eine einzige. Und welche würde es da geben? Ne, du kannst unterscheiden zwischen dem russischen Estragon, der von ätherischem Ölgehalt viel intensiver ist als der in unseren Breiten häufig verwendete französische Estragon. Okay, und haben die irgendwie jetzt geschmackliche Unterschiede? Worin besteht überhaupt jetzt groß der Unterschied zwischen den 2 Estragon-Arten? Estragon erntest du am besten kurz vor der Blüte, dann ist der ätherische Ölgehalt am höchsten. Der russische, wie man es unschwer sich vorstellen kann, ist etwas winterhärter und robuster, weil er ja natürlich in Russland auch überleben muss und möchte, als der französische. Der französische ist in unseren Breiten sicher besser aufgehoben. Das denke ich mal, weil bei uns ist der Winter doch nicht mehr so hart, wie er einmal war. Wenn ich da auf letzten Winter denke, wie viel Schnee wir da hatten, aber egal. Verzetteln wir uns jetzt nicht wie der Winter letztes Jahr war, kommen wir lieber wieder zum Estragon zurück. Wenn ich da so jetzt an Estragon denke, fällt mir ja auch der Senf ein. Da gibt es ja den Estragon-Senf. Hat der jetzt direkt was mit unserem Estragon-Kraut zu tun oder ist das ja einfach nur irgendwie jetzt namensgebend oder ja? Er ist insofern eher nur namensgebend, als dass der Estragon-Senf auch ein eher bitterer Senf ist. Aber Estragon an sich wird jetzt nicht primär als Hauptbestandteil vom Estragon-Senf verwendet. Okay, das wird natürlich die Senfsatz sein. Genau, du sagst das. Sonst wäre es ja kein Senf, ja. Du hast ja vorher gesagt, russischer Senf ist winterhart. Wenn ich jetzt sage, okay, bei uns hast du es gesagt, gibt es ja eher den französischen Estragon. Wenn ich den jetzt bei uns ziehen will, kann ich den französischen mit ruhigem Gewissen nach draußen pflanzen oder sollte ich den lieber im Topf drinnen ziehen? Nein, du kannst den Estragon ruhig draußen lassen. Ich würde ihn nur im Winter, wie bei den Rosen, leicht anhäufen, also anmulden, damit ja er vom Frost die Wurzeln geschützt sind. Okay, und wenn ich das nicht machen will, nehme ich halt einfach einen russischen. So ungefähr. Das wäre dann eher für Leute wie mich, die das ja nicht so zudecken. Du kannst es auch probieren. Es kommt darauf an, es gibt natürlich, wenn sie gut verwurzelt sind, halten sie natürlich auch mehr aus. So ist das. Ach so, okay. Also da können die durchaus auch ein bisschen winterresistenter werden mit der Zeit. Genau. Aha. Ah, weil wir schon bei den Wurzeln sind. Beim Estragon ist das zum Beispiel so, du kannst ihn im Frühjahr durch Wurzelteilung vermehren. Okay. Und blöde Frage, wie funktioniert das jetzt genau? Heißt, ich graub den aus und schneide es in der Mitte einfach durch oder wie genau mache ich das richtig? De facto, ja. Ah, echt? Da ist nicht mehr dabei? Du musst den nicht in der Hälfte halbieren, sondern du kannst da nur ein kleines Stück weg oder da, wo ein Trieb rauskommt, das Scherzerl sozusagen, schneidest du weg und setzt du um. Du kannst ihn aber auch dann eher im Frühjahr, wenn er schon anfängt zum Treiben, durch Stecklinge wie typischerweise vermehren. Okay, Steckling ist ja das, wenn ich einen Trieb abschneide und den eine Zeit lang in Wasser gebe, damit der Wurzeln von sich aus bildet, oder? Genau, du musst ihn oft nicht in Wasser geben, du kannst ihn auch teilweise direkt in die Erde geben und zum Beispiel dann in einen Plastiksackerl abdecken und ihn dadurch so wie ein Treibhaus vortäuschen. Ach so, okay. Und wenn ich jetzt das mit der Wurzelvermehrung mache, das teile ich mehr oder weniger und kann es einfach gleich frisch wo einsetzen und das wächst einfach weiter. Genau. Aha, dass das so einfach geht, habe ich nicht gewusst. Was ja auch immer ein wichtiges Thema generell bei Pflanzen ist, sind die Schädlinge. Manche sind ja, wie wir ja wissen, besonders anfällig gegen Schädlinge. Da kriegt man gerne mal Läuse, die weiße Fliege oder was auch immer was. Wie schaut es denn da beim Estragon aus? Ist das auch ein anfälliges Kraut oder ist der, sagen wir, was gescheit Robustes? Dieses Mal muss ich dir sogar in gewisser Weise einen Vorteil verschaffen. Estragon ist eine sehr robuste Pflanze. Ah, das ist fein, ja. Das Einzige, was nur ist, wenn das Wetter zu feucht kalt ist, kann ein Rost auftreten. Rost? Wie kann man sich das vorstellen? So wie wenn jetzt ein Stück Eisen rostet, dass das so braune Flecken kriegt? Oder nennt man das einfach nur irgendeine Krankheit so? Nein, wie du gesagt hast, bekommt dann so braune Flecken ein bisschen wie die Paradeiser, wenn sie zu feucht sind. Ach so, das nennt man dann Rost? Ja. Aha, wieder was Neues gelernt. Bei Estragon ist es eben wegen den Schädlingen, die Hauptgefahr beim Estragon an sich ist eigentlich, weil er so hoch wird, dass er umfällt und abbricht, weil er recht hoch wachsen kann, bis zu 1,5 Meter, 1,50 Meter. Also wenn du in einer eher windigen Gegend bist, würde ich ihn vielleicht mit einem Stecken stützen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist ja ähnlich wie beim Liebstöckel. Wenn ich mich erinnere, der wird ja auch ziemlich hoch. Ja. Sollte man auch stützen, dann nehme ich an. Ja. Okay, naja, immer besser einmal zu viel gestützt als einmal zu wenig, weil wäre ja schade, wenn der Wind das umbläst. Aber Estragon ist halt auch durch seine Robustheit, du kannst ihn recht lange ernten. Du kannst ihn auch immer wieder zurückschneiden, 2 bis 3 Mal im Jahr, bis auf eine Handbreit oberm Boden und dadurch immer ihn verjüngt halten. Aha, also das macht ihm auch nichts aus. Nein. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Kraut. Ist das eigentlich eine mehrjährige Pflanze? Ja. Du kannst vor allem der russische, durch seine Robustheit ist natürlich länger haltbar, aber auch der französische, also in unseren Breiten ist er locker 4-5 Jahre. Man sagt dann immer, man sollte dann Pflanzen verjüngen oder halt umsetzen. Man sollte ja oft nicht so lange an demselben Standort stehen lassen. Aber mein Motto ist, wenn er sich wohlfühlt, lass ihn dort stehen. Okay, und du würdest dann sagen, wenn er jetzt anfängt, dass er nicht mehr so wunderbar gedeiht, dann erst den Stock umsetzen? Genau, oder mal Erden tauschen, wieder neu mulchen, düngen. Also einfach, von Düngen halte ich ja persönlich nicht so viel. Ich würde ihn durch Humus, Kompost einfach so düngen oder halt die Erde auflockern und ein bisschen tauschen. Okay, gut zu wissen. Die Frage ist nur, woher vegetiert er so langsam vor sich hin? Es könnte natürlich auch sein, dass sich irgendwelche Mäuse an deinen Wurzeln zu schaffen machen und dadurch deinen Estragon etwas schwächen. Also schmeckt den Mäusen quasi die Wurzel? Naja, was im Weg ist, wird weggeknabbert. Ach so, okay, von dem her. Oh gut, gut. Estragon, im Winter wird man den, wenn man den draußen hat, logischerweise nicht zugedeckt ist, nicht so ernten können. Und Estragon ist ja, glaube ich, auch ein Kraut, das man ja wieder trocknen kann. Jetzt ganz im Gegensatz zur Petersilie oder dem Basilikum, wie wir wissen, da geht es nicht, weil die ätherischen Öle ja durchs Trocknen ziemlich stark verloren gehen und somit auch der Geschmack. Aber ich glaube, beim Estragon geht's, oder? Ja, du kannst ihn sehr wohl trocknen. Du kannst ihn ja nämlich im, vor allem für verschiedene Zubereitungsarten oder Haltbarmachungen, Gewürzmischungen, musst du ihn ja irgendwie haltbar machen können, konservieren, für dich aufheben, dass du sie auch dann in der Wintersaison einsetzen kannst. Okay. Und beim Trocknen, wie gehe ich da richtig vor? Hänge ich da jetzt einfach ein Büschel Estragon irgendwo in meiner Wohnung, in meinem Haus auf oder mache ich das im Backrohr, am Kachelofen, Heizung? Wie geht das? Du kannst es eigentlich auf alle genannten Arten machen. Du kannst ihn aufhängen, Luft trocknen lassen, du kannst ihn natürlich auch langsam und bei geringer Temperatur im Backofen. Du darfst ihn jetzt nicht voll anheizen, du musst immer alles wie beim Lufttrocknen langsam vorsichtig angehen. Einmal zu hoch, dann verbrennst du ja alles. Du willst ja die Stoffe behalten und nicht verbrennen. Okay, muss ich da vorher die Blätter abrebeln oder mache ich das quasi mit dem ganzen Zweig? Du kannst es sowohl als auch machen. Ich bin zum Beispiel beim Oregano draufgekommen, dass es fast einfacher ist, ihn vorher abzuzupfen und die Stängel nicht zu behalten, weil die dann sich nicht gut verreiben lassen. Es kommt immer darauf an, wie du es dann, was du dann damit machen willst, wie du ihn weiterverwendest. Okay, schon klar. Und was wir auch vorher angesprochen, die ätherischen Öle. Ich kann ja aus Kräutern auch ätherische Öle gewinnen, wenn ich möchte. Die werden ja dann auch in der Medizin etc. eingesetzt. Kann ich so ätherische Öle aus dem Estragon gewinnen? Geht das? Wenn ja, wie? Du kannst dir natürlich durch Dampfdestillation die ätherischen Öle gewinnen. Okay, da kann man jetzt ehrlich gesagt nichts darunter vorstellen. Wie macht man denn das? Du gibst die ätherischen Öle in ein Glasbehältnis, wo du Wasser auch drinnen hast. Hast drunter eine Quelle, also eine Heizung. Also du erhitzt das Wasser, bringst es dadurch zum Kochen. Wasserdampf steigt auf, oben kühlst du ihn ab und er rinnt schräg wieder ein anderes Behältnis hinunter und dann hast du dieses Duftwasser und oben schwimmt dann das ätherische Öl, was du dann vorsichtig abpipettieren, abfüllen, absaugen. Okay, also ein ganz schön aufwendiger Prozess. Etwas länger und teilweise vielleicht auch etwas kostspielig. Das denke ich mir. Weil am besten ist nämlich, du hast, es gibt also eigene Dampfdestillationsapparate und du musst immer kaltes Wasser durchrinnen lassen, was natürlich umweltbelastend sein könnte. Ja, und wie ich das so überlege, das erinnert mich doch sehr stark an Schnapsbrennen, was ja nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Genau. Also, dass man das so aus Kräutern gewinnen kann, ist ja mir persönlich ganz was Neues. Ich war eigentlich immer der Meinung, es wird irgendwie gepresst oder keine Ahnung, was man dann noch so machen könnte. Eine Dampfdestillation ist ein sehr teures Verfahren und du bekommst auch nicht unbedingt immer viel heraus. Das ist dann dieses 100% ätherische Öl, was du oft in Drogerien und Apotheken bekommst. Das ist diese wirklich reine Zutat. Wenn du natürlich Öl in anderer Form haben möchtest, kannst du ihn, wie du es auch in den Geschäften, Supermärkten zu kaufen bekommst, in ein gutes, hochwertiges Öl, zum Beispiel Olivenöl, einlegen und ein bisschen stehen lassen. Dann nimmt das Öl auch den Geschmack vom Estragon an. Okay, das ist natürlich dann bei Weitem einfacher. Das ist natürlich die Verwendung in der Küche, aber das 100% ätherische, was du auch in Duftlampen und so geben kannst, ist natürlich durch Dampfdestillation der einzige Weg. Okay, das erklärt dann auch die höheren Preise, weil das ja ziemlich aufwendig ist von der Technik her. Ja, wenn ich jetzt einen Vergleich mache, für einen Liter Zitronenmelisse brauchst du, glaube ich, so in etwa 1 bis 10 Tonnen. Ein bis 10 Tonnen? Puh, das ist nicht gerade wenig, würde ich jetzt mal behaupten. Apropos ätherische Öle, und wenn du gesagt hast, in Apotheken, kann ich den Estragon so auch als Hausmittelchen für irgendwas verwenden? Wir wissen ja, Kräuter werden ja gerne für sowas genommen. Ich nehme an, beim Estragon gibt es da sicherlich auch wieder was. Genau. Estragon, weil auch verwandt mit Wermut, hat einen bitteren Geschmack und alles, was eher Bitterstoffe in sich trägt, ist auch sehr für Verdauungsförderung, Magensaft anregend. Deswegen ist ja dann Absinth ja auch etwas bitterer. Das ist richtig. Also das könnte ich als appetitanregendes Kraut nehmen quasi. Verdauungsfördernd, appetitanregend, aber auch ein bisschen gegen Blähungen. Aha. Also alles, was im Verdauungstrakt betrifft. Alles klar, also für das wird hauptsächlich dann der Estragon verwendet. Du kannst ihn aber auch als Tee trinken, hilft auch beim bisschen bei Halsbeschwerden, weil doch diese Bitterstoffe, die legen sich dann schön über die Schleimhaut und beruhigen dann auch alles. Aha, also beim nächsten Verkühlung wissen wir jetzt alle, wenn wir alle einen Estragon-Tee aufbrühen. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, das muss man zum Estragon noch erwähnen oder sollte man erwähnen? Wie dein Blog auch Gabelbissen heißt, noch einen kurzen Bezug zur Küche. Man sollte ihn auch sparsam verwenden, weil er sonst einen etwas dominanteren Geschmack aufweist. Und ich würde ihn auch nicht zu lange mitkochen, weil dann haben die Bitterstoffe mehr Zeit, sich zu verbreiten. Und wir wollen ja nicht immer alle das Essen nur bitter haben, sondern auch andere Geschmäcker, die natürlich dominant sein sollen, nur unterstützend und nicht killen. Also du würdest den Hörern und Hörerinnen als Tipp mitgeben, gebt ihn eher zum Schluss rein, wenn sie das kocht. Genau, und auch sparsam. Okay, apropos Kochen. Hast du uns heute wieder ein Rezept mitgebracht? Aber selbstverständlich, lieber Twisa. Ja, was für eine Frage, gell? Und wenn ich so forsch fragen darf, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Heute habe ich ein, sagen wir mal, einfacheres Rezept, aber vielseitig einsetzbar mitgenommen. Und zwar möchte ich heute euch vorstellen die Estragon-Butter. Man kann natürlich Butter mit verschiedenen Kräutern zubereiten, aber bei dieser Estragon-Butter, die kannst du auch auf Gerichte schmieren oder dann dein Fleisch darin anbraten. Also du kannst sie vielseitig einsetzen und sie ist auch mit mehr als nur mit Kräutern angesetzt. Und zwar brauchen wir dazu etwas Butter, natürlich zimmerwarm, damit man sie gut verarbeiten kann. Dann Zitronensaft oder Zitronenschale, irgendeinen zitronigen Geschmack. Wer es schärfer haben möchte, kann ein bisschen Curry reingeben oder ein bisschen Paprika. Ein bisschen Pfeffer brauchen wir. Wer möchte und es ein bisschen aromatischer haben möchte, gibt noch einen Schuss Dijon-Senf dazu. Wichtig ist ein Schuss Mustardsauce, Balsamico und Estragon. Wir nehmen einfach die Butter, rühren sie weich, schaumig und schmecken sie mit der Zitrone, mit Curry, Paprika, je nach Bedarf, und dem Pfeffer, ein bisschen der Worcestersauce, Balsamico, schmeckst du das ab. Wenn es deinem Geschmack entspricht, ein paar Messerspitzen, ein paar feine Spitzen vom Estragon dazu, am besten vorher in einer Mühle schön klein hacken oder mit einem Wiegemesser ein bisschen klein hacken, alles schön unterheben, nochmal abschmecken und dann kannst du es im Kühlschrank entweder portionieren oder halt für einige Sachen dann gleich verwenden. Du kannst es sicher auch auf ein Brot schmieren, also du siehst, vielseitig einwendbar, kann ich auch unter Nudeln empfehlen. Du siehst, mit dem Geschmack her sehr vielseitig einsetzbar und verwendbar. Ja, das klingt, ist ja wirklich total einfach, aber ich kann mir das sehr aromatisch vorstellen. Auf ein Kotelett zum Beispiel, so wie man die normale Kräuterbutter raufgibt, eine Estragon-Butter, könnte man vorstellen, dass das eine geschmackliche Bereicherung eigentlich von dem Ganzen ist. Ja, und durch die Stoffe, wie wir vorher analysiert haben, hast du es auch gleich für die Verdauung sehr förderlich. Das ist ja perfekt. Zwei Fliegen mit einer Klappe, das lobe ich mir. Genau, föllern und gleich was für die Gesundheit tun. Das ist echt fein. Und wer gerne noch was anderes machen möchte, bei mir im Blog unter gabelbissen.at habe ich ein schnelles Rezept für Estragon-Huhn. Den Link dazu, den poste ich euch in die Shownotes. So, dann sage ich mal wieder, vielen lieben Dank fürs Kommen, Zwerge. War mal echt wieder eine total interessante Folge. Und jetzt weiß ich wirklich viel, viel mehr über den Estragon. Danke für deine Einladung, Twisa. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tja, und das könnte rein theoretisch sein, dass das bald kommt. Vielleicht so vor Weihnachten? Ich bin dabei. Das freut mich zu hören. Dann sage ich wieder mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.